Die Wanzen. Klaus, ein 15-jähriger Junge aus Hamburg, machte eine Ferienreise. Nach einer langen, anstrengenden Bahnfahrt kam er an seinem Reiseziel an. Erschöpft und abgespannt begab er sich in das nächste Gasthaus. Recht sauber sah das Zimmer zwar nicht aus, das ihm der Wirt zum Übernachten zuwies, aber die Hauptsache war, dass Klaus ein Dach über dem Kopf und eine Liegestatt hatte, wo er ausruhen konnte von den Strapazen der Reise. Bevor er sich niederlegte, suchte er das Bett genau ab, ob nicht vielleicht gar Ungeziefer zu finden sei. Aber es war nichts zu sehen. Beruhigt kleidete sich der Junge aus und begab sich zu Bette. Klaus mochte vielleicht eine Stunde geschlafen haben, da erwachte er. An seinem Rücken verspürte er einen heftigen Schmerz. »Was war das?«, fragte er sich. »Mich hat doch was gebissen!« Schnell machte er Licht und suchte das Bett ab, aber er fand nichts. »Ach was, hier kann doch kein Ungeziefer sein. Hab doch vorher genau nachgesehen.« So sagte Klaus und legte sich wieder nieder. Schon nach wenigen Minuten schlief er ein. Plötzlich fuhr er abermals in die Höhe. »Zum Donnerwetter! Jetzt juckt es mich ja am ganzen Körper und wie das brennt!« So stöhnte Klaus und sprang mit einem Satze aus dem Bette. Er nahm die Taschenlampe aus dem Tornister und leuchtete gewissenhaft das Leinen ab, auf dem er gelegen hatte. Klaus wollte seinen Augen nicht trauen. Auf dem Tuche krabbelte eine Menge braunrot gefärbter Tierchen. Sie waren fast einen halben Zentimeter lang und ein unangenehmer Geruch ging von ihnen weg. Klaus wusste sofort Bescheid. »Du lieber Gott, das sind ja Wanzen! Wo kommen die denn plötzlich her? Ich habe sie doch vorhin nicht gesehen«, sprach Klaus. Dann überlegte er, was nun zu machen sei. »In dieses Bett lege ich mich nicht mehr. Aber was soll ich nun mitten in der Nacht tun?« Schließlich fand Klaus doch einen Ausweg. Er zog sich völlig an, setzte sich auf einen Stuhl, der in der Mitte des Zimmers stand, und döste in den Morgen hinein. Als es hell wurde, verließ er fluchtartig das Wanzenhotel und begab sich in die Jugendherberge. Dort traf er zufällig einen Kameraden aus seiner Heimatstadt. Aufgeregt erzählte er ihm sogleich sein nächtliches Erlebnis. Kurt war 2 Jahre älter als Klaus und hatte schon vieles mitgemacht. Er konnte also seinem Freunde so manche Frage beantworten. »Du musst wissen«, sagte er, »dass sich die Wanzen am Tage und bei Licht nicht sehen lassen. Sie halten sich im Schmutze, in den Ritzen der Mauern, zwischen morschen Brettern oder hinter alten Tapeten versteckt. Erst wenn es dunkel und ganz still ist, dann kommen sie hervor und suchen sich ein Opfer, dem sie das Blut abzapfen können. Und wie sie dann beißen und saugen, hast du ja nun zur Genüge selbst erlebt.« Klaus nickte. »Da hast du recht, aber ich verstehe nicht, dass Wanzen sogar in manchen Gasthöfen zu finden sind.« Kurt erwiderte, »wo Schmutz ist und wo nicht für peinliche Sauberkeit gesorgt wird, da treten nur zu leicht Wanzen auf. Wenn sich die Wanzen aber einmal eingenistet haben, dann ist es sehr schwer, sie wieder loszubekommen. Die Wanzen vermehren sich sehr stark und können nur durch radikale Mittel, durch besondere Gifte und Gase vernichtet werden. Es ist aber nicht leicht, damit in alle Ritzen zu gelangen, in denen sich diese Tiere versteckt halten.« »Das glaube ich«, meinte Klaus, »aber sag mal, wo kommen die Wanzen eigentlich her? Wo ist denn ihre wirkliche Heimat?« »Wanzen stammen aus dem Osten und wurden vor vielen Jahrhunderten durch Reisende und Einwanderer bei uns eingeschleppt. Es besteht die große Gefahr, dass jeder Mensch, der einmal in nähere Berührung mit Wanzen kommt, diese Tiere weiter verbreitet. Auch du, Klaus, würdest deshalb gut tun, deine Kleider desinfizieren zu lassen. Sonst bringst du schließlich Wanzen in die Jugendherberge oder gar mit nach Hause.« Klaus erschrak. »Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Du hast recht. Ich werde das sofort erledigen. Aber eines kann ich dir sagen. Nie mehr in meinem Leben werde ich in Räumen übernachten, die ungepflegt und schmutzig sind. Ich habe meine Nase voll. Es gibt doch nichts Hinterhältigeres als diese nächtlichen Blutsauger. Es gibt nichts Ekelhafteres als diese Wanzenplage.«